Deutschlandfunk. Hutchinson Hatch, der Assistent und treue Chronist Professor Van Dusens, sitzt in der Klemme, genauer gesagt in einer Gefängniszelle. Welche geheimnisvollen Machenschaften brachten ihn hinter Gitter? Hören Sie Professor Van Dusen und der Fall Hatch von Michael Koser. Okay, Doc. Was sagt der Fachmann? Nun, eine abschließende Diagnose wird sich natürlich erst in der Folge einer extensiven Anamnese stellen lassen. Doch bereits nach kursorischer Examination des Patienten stehe ich nicht an, die evidente Manifestation einer akuten Psychose zu konstatieren. Welche Psychose, so werden Sie fragen, Lieutenant. Lassen Sie mich Ihnen diese Antwort geben. Wir sehen uns mit jenem spezifischen Syndrom konfrontiert, welches gewisse sich progressiv gebende Kollegen Hebephrenie, neuerdings wohl gar Schizophrenie zu nennen, belieben, welches ich jedoch im harmonischen Einklang mit allen der soliden Tradition verpflichteten Vertretern unserer Wissenschaft weiterhin als primäre Paranoia zu definieren vorziehe. Unverkennbar die hierfür typischen Symptome systematisierter Wahn, sowohl optische als auch akustische Halluzinationen, emotionale Melancholie und nicht zu vergessen temporäre luzide Intervalle, welche allerdings den erfahrenen Psychiater nicht über die essentielle Abnormität des Patienten zu täuschen vermögen. So, was ist nun mit dem Mann? Ist er verrückt oder ist er nicht verrückt? Der Patient ist verrückt. Verstehen Sie mich, Lieutenant? Verrückt wie ein Märzhase oder wie ein Hutmacher. Geisteskrank. Wahnsinnig. Irre. Bekloppt und bescheuert. Alles klar, Doc. Hätte mich auch gewundert, wenn Sie den für normal erklärt hätten. Ort der Handlung? Eine Zelle im Polizeipräsidium von San Francisco. Zeit, der 16. Februar 1906, gegen Mittag. Personen, Lieutenant McCoy von der städtischen Polizei, Dr. Schrink, seines Zeichens Psychiater, und der Patient, dem der Schreck anscheinend die Sprache verschlagen hatte. Jedenfalls sagte er kein einziges Wort. Ganz gegen seine Gewohnheit, denn dieser Patient, meine Damen und Herren, dieser Patient war kein anderer als meine Wenigkeit. Hutchinson Hatch, Reporter, Assistent von Professor Van Dusen und, laut Dr. Schrink, ein gefährlicher Irrer. Ohne jeden Zweifel, Lieutenant. Unberechenbar und insofern eine potenzielle Bedrohung der Allgemeinheit. Also ab in die Klapsmühle. Lieutenant, ein hässliches Wort. Und so unnötig. Doch in der Sache stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Die sofortige Einweisung des Patienten in eine gesicherte psychiatrische Institution zwecks dauernder therapeutischer Verwahrung ist zwingend geboten. Sagen Sie, Lieutenant, wie steht es denn um den pekuniären Status des Patienten? Was für ein Status? Hat er Geld, Lieutenant? Dollars, Moos, Mäuse. Hat er, Doc. Massenhaft. Vor ein paar Monaten ist sein Vater gestorben und er hat alles geerbt. Millionen, Doc. Aha. Hier dürfte denn auch die Motivation für die starke Fixierung des Patienten auf den thanatologischen Themenkomplex ihre Wurzel haben. Nee. Tod, Sarg, Begräbnis, Kirchhof etc. etc. So. Er ist also vermögend, unser Patient. Mhm. Nun, in diesem Falle kann ich mich guten Gewissens pro domo äußern und mein exklusives Privatsanatorium auf Yerba Buena wärmstens empfehlen. Die dort nach meinen Anweisungen praktizierte Therapie hat sich gerade in Fällen fortgeschrittener primärer Paranoia als durchaus hilf- und segensreich erwiesen. Meinen Sie, Sie kriegen ihn wieder hin, Doc? Bester Lieutenant, das denn nun doch nicht. Wunder vermag sie nicht zu vollbringen, die Psychiatrie. Sie ist lediglich imstande zu helfen, zu lindern, ruhig zu stellen, durch die Applikation bewährter Methoden, als da wären Fesseln, Ketten, körperliche Züchtigung, Nahrungs- und Schlafentzug, eiskalte Bäder, hin und wieder ein aufmunternder elektrischer Schock. Ja. Seien Sie versichert, Lieutenant, Mr. Hatch wird sich in meinem Etablissement recht wohlfühlen. Sie haben doch nichts dagegen, dass ich den Transport sofort in die Wege leite. In meinem Wagen warten zwei kräftige Assistenten mit Beruhigungsjackett und Kautschukstab. Na klar, Doc, nehmen Sie ihn gleich mit. Wir sind froh, wenn wir ihn loswerden. Die Formalitäten regeln wir später. Also dann, Mr. Hatch. Jetzt sind wir ganz brav und gehen mit dem guten Dr. Shrink auf eine kleine Reise. Nein, nein, das können Sie mit mir nicht machen. Ich bin nicht verrückt. Hilfe! Hilfe! Selbstverständlich sind Sie nicht verrückt, mein lieber Hatch. Was geht hier vor? Professor, endlich holen Sie mich hier raus, Professor. Die wollen mich in die Klapsmühle sperren und fesseln und hauen und mit Elektroschocks piesern. Beruhigen Sie sich, mein lieber Hatch, ganz ruhig. Man wird Ihnen nichts tun, dafür stehe ich ein. Sie? Was Sie nicht sagen. Sind Sie kompetent? Kompetent? Ich bin Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Genannt die Denkmaschine, der unvergleichliche Amateurkriminologe und bedeutende Wissenschaftler. Psychiater ist er übrigens auch, und zwar, wie es sich bei van Dusen von selbst versteht, einer der ganz Großen. Sie sehen mich überwältigt, Herr Kollege. Ich kenne Ihren Ruf, ich schätze Ihre Arbeit. Was ich von Ihnen nicht behaupten kann, Herr Kollege. Wie können Sie sich unterstehen, meinen Freund Hatch für geisteskrank zu erklären? Aber Herr Kollege, der klinische Befund, die Symptome, der Patient hat selbst zugegeben. Ach, machen Sie sich nicht lächerlich, Herr Kollege. Ich kenne Mr. Hatch seit geraumer Zeit. 8 Jahre, Professor. Fast auf den Tag genau. So ist es, mein lieber Hatch. Und ich versichere Ihnen, Herr Kollege, ich, Professor van Dusen, bei meiner Ehre als Wissenschaftler. Bei Mr. Hatch handelt es sich auf gar keinen Fall um eine psychotische oder auch nur neurotische Persönlichkeit. Danke, Professor. Wenn ich auch andererseits einzuräumen gezwungen bin, dass seine Intelligenz als nicht eben hochrangig einzustufen ist. Zu liebenswürdig, Professor. Moment mal, Professor van Dusen. Wenn ich das richtig mitkriege, sind Sie auch so eine Art Experte? Ich bin der Experte, Lieutenant. Okay, Professor. Und Sie sagen, der Mann ist normal? Wenn Sie es so auszudrücken wünschen, Lieutenant, ja. Mr. Hatch ist normal. So. Ja, was soll ich jetzt machen? Ihn laufen lassen? Das werden Sie nicht, Lieutenant. Bei allem Respekt vor Professor van Dusen, ich halte mein Gutachten voll aufrecht und bestehe darauf, dass Mr. Hatch in meine Klinik überführt wird. Professor, Herr Kollege, Lieutenant McCoy, ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor. Wie spät ist es? Die Uhr haben Sie mir weggenommen, Professor. Schnürsenkel und Hosenträger auch. 5 nach 1, Professor. Danke. Geben Sie mir 10 Stunden, den Fall Hatch aufzuklären. Während dieser Zeit bleibt Mr. Hatch in Ihrem Gewahrsam, Lieutenant. Hier? In diesem Loch? Muss das sein, Professor? Durchaus nicht, mein lieber Hatch. Vielleicht ziehen Sie ja den Aufenthalt in Dr. Shrinks Anstalt vor. Meine Herren, ich habe eine Idee. Wir haben eine Vorzugszelle für Politiker, Unternehmer, bessere Kriminelle, wissen Sie. Ja, und die steht ausnahmsweise gerade leer. Sehr zu empfehlen. Moderne Einrichtung, fließend warm Wasser, separates WC, Essen aus der Küche für den höheren Dienst, Ausschank von Alkohol, aufmerksame Bedienung durch unser geschultes Personal, uneingeschränkte Besuchserlaubnis. Ja, und dieses Luxus-Appartement kann ich kriegen? Das können Sie, Mr. Hatch, wenn Sie etwas für unseren Sozialfonds springen lassen. $500, okay? Okay. Eine knappe Stunde später lehnte ich mich satt und zufrieden in meinem Clubsessel zurück. Der Ober, ich meine der Wärter, hatte gerade die Reste des Mittagessens abgeräumt. Auf dem Tisch vor mir standen Whisky-Karaffe, Soda-Siphon, Gläser und ein Kistchen Havanna-Zigarren. So ließ es sich im Gefängnis aushalten. Jetzt ein Nickerchen. Wo denken Sie hin, mein lieber Hedge? Schlafen können Sie später. Ich erwarte Ihr Referat. Wie sind Sie in diese peinliche Situation geraten? Berichten Sie. Präzise, detailliert. Und von Anfang an machen wir, Professor. Na, bei einem Zimmerpreis von $500 könnte der Whisky besser sein. Hedge, bitte. Ist ja gut, Professor. So, es geht los. Also, angefangen hat die ganze verrückte Geschichte gestern Abend in unserer Suite im Palace Hotel. Mir war langweilig, sie war nicht da, Professor. Sie saßen mal wieder in der Akademie der Wissenschaften und forschten an ihrer atomaren Strukturtheorie. So ist es. Seit unserer Landung in San Francisco vor fast 3 Wochen hatte ich sie ja kaum gesehen. Sie schweifen ab, mein lieber Hedge. Zur Sache, bitte. An sich wollte ich an diesem Abend einen Besuch machen bei meiner Cousine, die vor Jahren nach San Francisco gezogen ist. Sie hat hier geheiratet und ich wollte gern ihren Mann kennenlernen. Und sie wiedersehen natürlich. Aber Cousine Gloria hat abgesagt, per Telefon. Ihr Mann sei plötzlich krank geworden. Nichts Ernstes, aber... Hedge, wenn Sie nicht endlich beginnen, mich über Ihren Fall zu unterrichten, werden Sie, fürchte ich, Ihr ferneres Leben in der fürsorglichen Obhut des Dr. Schrenk zubringen müssen. Bloß das nicht, Professor. Also fassen Sie sich kurz. Die Zeit verrinnt. Zu Befehl, Professor. Kurz fassen. Klopf, klopf an Tür. Ich herein. Auftritt Hotelpage. Mr. Hedge? In Lebensgröße. Telegramm, Sir. Danke. Moment, für Sie. Oh, für mich? Oh, verbindlichsten Dank, Sir. Mein lieber Hedge, stop. Kommen Sie sogleich. Turk Street 27, stop. Leben und Tod, stop. Van Dusen. Um Gottes Willen, der Professor, Leben und Tod... Mantel, Hut, wo ist denn mein Hut? Mein armer Hedge, Sie sind in der Fälschung aufgesessen. Woher sollte ich denn das wissen, Professor? Ich dachte nur, Sie sind in Gefahr. Ich muss sofort los, Ihnen helfen. Sehr lobenswert, mein lieber Hedge. Wann genau ist Ihnen das Telegramm übergeben worden? Auf die Uhr gesehen habe ich nicht, aber es muss so gegen 10 gewesen sein. Etwa um 22 Uhr. Fahren Sie fort, mein lieber Hedge. Ich hatte Glück. Gleich am Hoteleingang stand eine Droschke. Na, Chef, wo wollen wir denn hin? Turk Street Nummer 27. Turk Street? Das ist aber keine gute Gegend, Chef. Und weit ist das auch. Halten Sie keine Volksreden, Mann, fahren Sie los. Wenn Sie meinen, Chef, ist schließlich Ihre Beerdigung. Hi, Bessie! Und lassen Sie Ihren Gaul rennen, wenn Sie Wert auf ein gutes Trinkgeld legen. Ist recht, Chef. Hi! Wir fuhren durch die nächtliche Stadt, durch belebte und einsame Straßen, vorbei an Grünanlagen und Hochhäusern, Hügel rauf und Hügel runter. Ich hatte bald die Orientierung verloren, aber Sie wissen ja, Professor, in San Francisco kenne ich mich sowieso nicht gut aus. Außerdem war es stockfinster. Kaum Sterne, kein Mond. Natürlich nicht. Wieso natürlich? Na, werfen Sie den Blick in den Kalender, mein lieber Hedge. 15. Februar 1906. Neumond. Interessant. Finden Sie, Professor? Mhm. Naja, also Neumond oder nicht, es wurde jedenfalls immer dunkler und einsamer und unheimlicher, bis die Droschke um eine Ecke bog und anhielt. Wir waren in einer kleinen Straße. Kein Laut, kein Licht, bis auf eine trübe Funzel, die vor dem Schild einer Bar an der nächsten Ecke brannte. Und bis auf den gelben Strahl aus der Handlaterne, mit der mein Kutscher die Häuserwände ableuchtete. Da wären wir, Chef. Sehen Sie das Straßenschild? Turk Street. Und wo ist Nummer 27? Oh, Moment, Chef. Moment. Da. Da, das große Haus da drüben. Macht $2, Chef. Ohne Trinkgeld. Später, warten Sie hier. Ist gemacht, Chef. Hi, Bessie, los! Sie sollen warten, habe ich gesagt. Halt! Stehen bleiben! In höllischem Tempo ratterte die Droschke die Straße entlang und verschwand um die nächste Ecke. Da stand ich nun und ehrlich gesagt, Professor, mir war ziemlich mulmig. Aber dann dachte ich mir, Mut, Hutchinson. Mut, dachte ich. Professor Van Dusen braucht dich. Wenn es Ihnen Freude macht, mein lieber Hedge, will ich Ihnen gerne bestätigen, dass ich Sie für einen Helden ohne Gleichen halte. Oh, danke. Für einen zweiten Roland. Oh, Sir Gallagher. Vielen Dank. Machen Sie mir nun auch eine Freude. Verzichten Sie auf die extensive Rezitation Ihrer heroischen Monologe, so interessant sie auch sein mögen. Halten Sie sich an die Fakten. Sie begaben sich, wie ich vermute, zu jenem vom Droschkenkutscher bezeichneten Haus. Ein merkwürdiges Haus, Professor. Eine hohe Front zur Straße, ganz ohne Fenster. Eine kleine Tür, nicht zu ebener Erde, wie es sich gehört, sondern etwa 2 Meter hoch zu erreichen über eine Art Feuertreppe aus Metall. Klingel? Keine Klingel. No. Dann eben anders. Keiner zu Hause? Hallo? Aufmachen! Rein oder nicht rein, das ist hier die Frage. Nichts Gefährliches in Sicht. Also, rein. Plötzlich fiel hinter mir die Haustür zu. Mein Streichholz ging aus. Ich stand im Dunkeln, das heißt nicht ganz. Irgendwo vor mir war ein schmaler, heller Streifen zu sehen. Ich machte ein neues Streichholz an und orientierte mich. Ich war in einem langen, kahlen Korridor. Rechts und links Türen. Und eine Tür auch am hinteren Ende. Und durch einen Spalt dieser Tür fiel Licht. Ich ging darauf zu und dabei hörte ich was. Musik. Leise Orgelmusik. Ich stieß die Tür auf. Ich machte ein paar Schritte, blieb stehen, sah mich um und traute meinen Augen nicht. Der Raum, den ich betreten hatte, war eine kleine Kirche, eine Kapelle. Diffuses Licht, das aus den Wänden zu dringen schien, zeigte mir hohe, bunt verglaste Fenster, Betstühle, ein Altar mit einem Kruzifix und vor dem Altar, was war das? Ein Sarg? Plötzlich berührte mich etwas am rechten Arm. Sie sind also gekommen. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Sie wollen Abschied von ihm nehmen. Ich wusste, Sie würden kommen. Sie, der Sie ihm so nahe gestanden haben, der Sie sein zweites Ich waren, sein Doppelgänger. Eine Frau, schwarz gekleidet, mit einem dichten schwarzen Schleier vor dem Gesicht, zog mich zum Altar, zum Sarg. Und ich ging mit, willenlos, wie hypnotisiert. Kommen Sie. Näher. Näher. Sie sollen ihn noch einmal sehen. Oh Gott. Das ist ja... Hutchinson Hedge. Sie haben ihn erkannt. Obwohl er sich verändert hat. Der Tod hinterlässt Spuren. Zumal, wenn er auf so entsetzliche Weise zuschlägt. Und so plötzlich. Der arme Mr. Hedge. Herausgerissen aus dem vollen Leben. Geknickt. In der Blüte seiner Jahre. Der Tote, der da im Sarg lag, Professor, der Tote war ich. Eine wahrhaft erstaunliche Geschichte, mein lieber Hedge. Fahren Sie fort. Wie lange ich vor dem Sarg gestanden und auf mein Ebenbild gestarrt habe, weiß ich nicht. Vielleicht nur ein paar Sekunden. Und dann passierte alles auf einmal. Die Orgel brach ab, ich sah zur Seite, die Frau im Schleier war verschwunden und der Mann im Sarg bewegte sich. Er schlug die Augen auf, sah mir ins Gesicht, verzog den Mund zu einer Art Grinsen, richtete sich auf, löste die gefalteten Hände voneinander, krümmte die Finger, griff nach mir. Und dabei lachte er immer lauter, immer schrecklicher. Und sein Lachen hallte wieder von allen Seiten. Ich drehte mich um und rannte aus der Kapelle, durch den Gang, die Treppe hinunter auf die Straße. Er blieb stehen und holte tief Luft. Was war geschehen? Ein Traum? Eine Halluzination? Und was sollte ich jetzt tun? Mein Blick fiel auf das Licht vor der Bar an der Ecke und ehe es mir noch richtig bewusst war, marschierte ich schon darauf zu, wie auf einen Leuchtturm in stürmischer Nacht. Was ich jetzt brauchte, war ein Whisky. Hallo! Bedienung! Komme ja schon, komme. Komme schon, bin schon da. Was soll's sein? Doppelter Whisky. Scotch, wenn Sie haben. Scotch ist das Einzige, was wir haben. Nicht viel los bei Ihnen, was? Gar nichts ist los. Hier ist nie was los. Ein wahres Wort. Ich war der einzige Gast. Und das war kein Wunder. Eine so ungemütliche, schmutzige, schlecht bestückte Bar war mir noch nicht untergekommen. Und der Barkeeper passte dazu wie die Faust aufs Auge. Apropos Auge. Er trug eine dunkle Brille. Und weil er auch noch struppige, rote Haare und ein dito Vollbart hatte, war von seinem Gesicht nicht viel zu sehen. Ein hochinteressantes Faktum, mein lieber Hedge. Und äußerst aufschlussreich. Nur noch ein. Kommt sofort. Wissen Sie, wer in Nummer 27 wohnt? 27? Ja. Da wohnt keiner. Das Haus steht leer. Schon lange. Da soll's nämlich spuken. Na nur. Es wird ja auf einmal so dunkel. Was ist denn los mit mir? Der Whisky. Sie haben mir was in Whisky getan. Ich verlor das Bewusstsein. Kompliment, mein lieber Hedge. Eine höchst dramatische Schilderung. Würdig der bewährten Feder des Sensationsreporters Hutchinson Hedge. Eine Gruselgeschichte, wie sie auf Bahnhöfen und Marktplätzen einem leichtgläubigen Publikum für wenige Cents offeriert zu werden pflegt. Professor, ich schwöre Ihnen, alles ist so passiert, wie ich es erzähle. Jedes Wort ist wahr. Verstehen Sie mich nicht falsch, mein lieber Hedge. Ich glaube Ihnen. Der Autor dieser mysteriösen Horrorstory sind nicht Sie. Sondern? Das wird sich zeigen. Nehmen Sie den Faden Ihrer Erzählung wieder auf, mein lieber Hedge. Sie waren bewusstlos. Und als ich aufwachte, war es heller Tag. Ich lag unter freiem Himmel in einer Art Grube. Der Kopf tat mir weh. Das war alles, was mich an die schlimmen Erlebnisse der Nacht erinnerte, dachte ich. Aber als ich mühsam aus der Grube kletterte, merkte ich, der Horror ging weiter. Ich war auf einem Friedhof. Die Grube war ein offenes Grab. Und direkt an seinem Rand lag ein frischer Kranz aus Lilien und Immortellen. Auf der Schleife stand unserem teuren Hutchinson Hedge als letzter Gruß. Sie haben die Schleife natürlich an sich genommen. Nein, Professor. Ah, bedauerlich. Sie wäre ein handfestes Beweisstück in einer ansonsten recht nebulösen Affäre gewesen. Ach, wissen Sie, Professor, vielleicht hätten Sie in meiner Situation an Beweisstücke gedacht. Ich nicht, ich wollte nur weg. Vor dem Friedhof war eine Cable-Car-Haltestelle. Ein Wagen kam gerade vorbei, sprang auf und fuhr mit zur Market Street zum Palace Hotel. Und hier erlebte ich die nächste Überraschung, dass der Empfangschef mich so merkwürdig ansah, dass der Liftboy sich verschreckt in eine Ecke drückte, das fiel mir erst später auf. Aber als ich die Tür zur Suite aufmachte, da war mir gleich klar, hier musste was passiert sein. Die Möbel waren umgestürzt, die Vorhänge abgerissen, durch die zerschlagenen Fenster pfiff der Wind. Sodom und Gomorra. Ich fasste mich an den Kopf und ließ mich in den einzigen noch aufrecht stehenden Sessel fallen. Da ging die Tür auf. Wollten Sie sich das Chaos nochmal ansehen, Mr. Hedge? Da haben Sie aber wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich? Wer sind Sie überhaupt? Der Hoteldetektiv. Aber das wissen Sie doch, Mr. Hedge. Ihretwegen bin ich heute Nacht nicht zum Schlafen gekommen. Heute Nacht? Das verstehe ich nicht. Ich bin gestern Abend ausgegangen, so gegen 10. Und 2 Stunden später sind Sie zurückgekommen. Was? Das wissen Sie nicht mehr. Dann wissen Sie wohl auch nicht, wie Sie sich hier aufgeführt haben. Keine Ahnung. Was soll ich denn gemacht haben? Na, das hier. Kleinholz. Sie sind durch die Zimmer getobt und haben alles kaputtgeschlagen. Ach, das doch. Und wie ich dann aufgekreuzt bin mit dem Nachtportier und dem Etagenkellner, weil ihre Nachbarn sich beschwert haben, da haben sie eine wüste Geschichte erzählt. Was? Ich soll... Doppelgänger, der hinter ihnen her ist und sie umbringen will, der überall auf sie lauert, vor den Fenstern, hinter den Vorhängen, nein, unter den Schränken. Und dann haben sie wieder randaliert mit Schaum vom Mund. Das ist doch alles Unsinn. Wir haben versucht, sie zu bändigen. Aber sie haben sich losgerissen, sind raus über die Personaltreppe und weg waren sie. Und das haben sie wirklich alles vergessen. Gott sei Dank, das sind sie schon. Als sie wieder auftauchten, hat der Empfangschef gleich angerufen. Angerufen? Wen? Na, die Polizei, sowas wie Sie, Mr. Hedge, gehört hinter Schloss und Riegel. Aufmachen! Polizei! Hören Sie mal, Mr. Snooper, Pinkerton Snooper. Wissen Sie, was das ist, Mr. Snooper? Ich bin ja nicht blind, ein 100-Dollar-Schein. Für Sie, Mr. Snooper, wenn Sie zum nächsten Telefon gehen, bei der Akademie der Wissenschaften anrufen und Professor Van Dusen ausrichten lassen, er soll alles stehen und liegen lassen und ins Polizeipräsidium kommen. Machen Sie auf, oder wir schlagen die Tür ein. Okay, Mr. Hedge. Professor Van Dusen. Kommen Sie rein. Die Tür ist offen. Lieutenant McCoy, städtische Polizei. Wo ist der Irre? Im Polizeipräsidium erzählte ich Lieutenant McCoy meine Geschichte. Er hörte zu und glaubte kein Wort. Das sah ich ihm an. Aber er blieb fair, das muss ich ihm lassen. Weil ich ihn so sehr bekniete, ließ er ein Polizeiautomobil inklusive Chauffeur und Wachmannschaft kommen und fuhr mit mir an den Ort meiner nächtlichen Schrecknisse. Kirk Street, Mr. Hedge. Erkennen Sie was wieder? Das kann nicht stimmen, Lieutenant. Die Turk Street heute Nacht war klein und ruhig. Und das hier ist eine große Durchgangsstraße. Gibt's in San Francisco noch eine Turk Street? Nein, Mr. Hedge. Halten Sie an, Wachtmeister. Nummer 27, Mr. Hedge. Das heißt, hier wäre Nummer 27, wenn hier ein Haus stünde. Aber Sie sehen ja selbst. Ein leeres Grundstück. Unbebaut. Und die Bar an der Ecke gibt's auch nicht. Zeigen Sie mir doch mal das Telegramm, Mr. Hedge. Telegramm? Das Sie gestern Abend im Hotel bekommen haben wollen. Das habe ich nicht mehr, Lieutenant. Wahrscheinlich ist es mir abgenommen worden, als ich bewusstlos war. Ja, so etwa habe ich es mir vorgestellt, Mr. Hedge. Wissen Sie, einer meiner Leute hat sich alle Pagen im Palace Hotel vorgenommen. Keiner kann sich erinnern, Ihnen ein Telegramm gebracht zu haben. Keiner? Ja. Zurück ins Präsidium. Und dann ging das gleich weiter so. Denn wer wartete schon in McCoys Büro, als wir zurückkamen? Cousine Gloria. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, Hutchinson, du bist äußerlich auch noch ganz der Alte. Das habe ich dir ja heute Nacht schon gesagt. Heute Nacht? Aber innerlich, Hutchinson, innerlich bist du mir so schrecklich fremd geworden. Lieutenant McCoy zu Ihren Diensten, Madam. Kann ich was für Sie tun? Ich bin Gloria Barrymore. Mrs. Gloria Barrymore. Mein Mann. Edwin Barrymore. Er ist so entsetzlich verschnupft, der Arme. Aber nach dem, was sich heute Nacht bei uns abgespielt hat, musste er natürlich aufstehen und mich hierher begleiten. Das heißt, wir waren zuerst im Palace Hotel, aber da haben sie uns zu Ihnen geschickt, Lieutenant. Geht es um Mr. Hedge, Madam? Aber natürlich geht es um meinen armen Cousin Hutchinson. Wissen Sie, Lieutenant, eigentlich waren wir für gestern Abend verabredet, aber das mussten wir leider verschieben, wegen Edwin. Ja, das stimmt. Ich meine, weil er doch so erkältet ist. Und wie er dann doch vor unserer Tür stand, mitten in der Nacht. Ihr Mann, Madam? Aber doch nicht Edwin, Lieutenant. Wie kommen Sie denn darauf? Hutchinson natürlich. Ich? Wer denn sonst Hutchinson? Oder hast du einen Doppelgänger? Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Bitte, Madam, langsam und ruhig und der Reihe nach. Mr. Hedge stand also heute Nacht vor Ihrer Tür. Ja. Wann war das? 2:30. Ich weiß es genau, weil ich auf die Uhr gesehen habe, als es geklingelt hat. Dann habe ich Edwin geweckt und wir sind beide zur Tür und da stand er. Aber das stimmt doch gar nicht. Er sah ganz zerzaust aus und guckte so komisch. Und ich dachte zuerst, vielleicht hat er ein bisschen zu viel getrunken. Das kann ja vorkommen, nicht wahr, Edwin? Aber dann hat er so fürchterliche Sachen gesagt von Geistern und lebenden Leichen. Und ein Messer hat er aus der Tasche gezogen und damit herumgefuchtelt. Edwin hat es ihm weggenommen. Zeig doch dem Lieutenant das Messer, Edwin. Ich hab... Bitte, Lieutenant. Danke. Silbernes Tafelmesser. Palace Hotel steht auf dem Griff. Ja, und dann hat er sich umgedreht und ist weggelaufen. Hutchinson, was hast du denn nur? Können wir dir helfen? Sag doch was. Glauben Sie, dass er krank ist, Lieutenant? Ja, das sieht ganz so aus, Madam. Wir haben schon einen Irrenarzt bestellt. Dr. Schwenk, vielleicht kennen Sie ihn. Der soll ihn mal unter die Lupe nehmen. Und bis er kommt, sperren wir Ihren Cousin ein, wenn es Ihnen recht ist. Sicher ist sicher. Sicher. Das war's, Professor. Tja. Können Sie sich ein Vers darauf machen? Mein lieber Hedge, Sie kennen meine Maxime. 2 + 2. Ist 4. Immer und überall. Und? Und was, mein lieber Hedge? Na, sagen Sie schon, Professor. Was steckt dahinter? Geduld, mein lieber Hedge. Bevor Ihnen der volle Genuss umfassender Aufklärung zuteil werden kann, gilt es noch, ein gerüttelt Maß kriminologischer Arbeit zu leisten. Ich werde Ihnen jetzt einige Fragen stellen und suche um prompte und präzise Beantwortung. Okay, Professor, schießen Sie los. Beginnen wir mit Ihrer mysteriösen Droschkenfahrt. Gehe ich fehl in der Annahme, dass besagtes Mietfahrzeug unmittelbar vor dem Tor hielt, als Sie das Palace Hotel verließen? Ja, ich meine, nein, Sie gehen nicht fehl, Professor. Die Droschke stand direkt am Eingang, als ob sie auf mich gewartet hätte. Als ob sie auf Sie gewartet hätte, ja. Wie lange dauerte die Fahrt? Eine gute halbe Stunde, schätze ich. Und in dieser Zeit ist Ihnen am Wegesrand nichts aufgefallen? Keine spezifischen Gebäude, Straßenschilder, Geschäfte oder dergleichen? Warten Sie, Professor. Zuerst sind wir durch die Market Street gefahren, in nordwestlicher Richtung. Dann sind wir an Hochhäusern vorbeigekommen, mehreren Hochhäusern, die nah beieinander standen. Das Bankenviertel, Montgomery und California Street. Ein paar Minuten später fiel mir ganz plötzlich Shanghai ein, unser Abenteuer mit Dr. Schumann Fu. Ich weiß nicht warum. Denken Sie nach, mein lieber Hedge. Gehen Sie im Geiste zurück. Konzentrieren Sie sich. Der Geruch. Der Geruch, das war es, Professor. Es roch wie im chinesischen Restaurant, nach Frühlingsrollen, Chop Suey. Ah, Sie fuhren durch Chinatown, jenen vorzugsweise von eingewanderten Himmelssöhnen bewohnten Stadtteil um die Grand Avenue. Weiter, Hedge. Und gegen Ende der Tour, da lag wieder so ein merkwürdiger Geruch in der Luft. Hummer, Krabbencocktail, Austern Rockefeller. Das Hafenviertel. Embarcadero, Fisherman's Wharf. Sehr gut, mein lieber Hedge. Dank Ihrer olfaktorischen Reminiszenzen sollte es sich ermöglichen lassen, Ihren Weg zu rekonstruieren. Versetzen Sie sich nunmehr an das Ziel der nächtlichen Exkursion, in jenen geheimnisvollen Raum, welcher Ihnen als Kapelle erschien. Sie betraten ihn, durchquerten ihn, verließen ihn wieder. Versuchen Sie sich zu erinnern, ist Ihnen bei Ihren Schritten unter Ihren Füßen etwas aufgefallen? Ah ja, jetzt, wo Sie mich fragen, Professor. Ja, der Boden federte und es klang irgendwie hohl, wenn Sie verstehen, was ich meine. Durchaus, mein lieber Hedge, das habe ich erwartet. Kommen wir jetzt zum Barkeeper, welcher Ihnen jenen so unbekömmlichen Whisky servierte. Wie war er gekleidet? Er trug eine Art Kittel, einen langen grauen Kittel. Zugeknöpft? Bis oben hin. Danke, mein lieber Hedge. Keine weiteren Fragen. Ich werde Sie nun für eine gewisse Zeit sich selbst überlassen. Ich weiß, Professor, Sie wollen in Ruhe über die Sache nachdenken. Mein lieber Hedge, das ist nicht mehr nötig. Die geistige Durchdringung des Falles ist abgeschlossen. Was bleibt, ist Klein- und Beinarbeit. Konkretisierung, Verifizierung, Klärung von Details. Kurz, kriminologische Lappalien. Wie sie der Meister in der Regel dem Assistenten zu überlassen pflegt, sofern dieser nicht selbst wieder jede Gepflogenheit die zentrale Figur des infragestehenden Falles darstellt und aus diesem Grunde nicht in der Lage ist, seinen Pflichten nachzukommen. Nun, ich will hoffen, dass dies eine einmalige Ausnahme bleibt. Ich wartete. Ich versuchte zu schlafen, aber dazu war ich viel zu aufgeregt. Ich dachte an Dr. Schrink und seine Methoden. Bis 11 Uhr abends hatte der Professor Zeit, mich vor diesem menschenfreundlichen Onkel Doktor zu retten. Schlug 4. Sieben. Neun. Der Professor kam nicht. Ich wurde so zappelig, dass mir nicht mal der Whisky mehr schmeckte. Aber dann endlich. Es war schon 9:30. Erheben Sie sich, mein lieber Hedge. Lassen Sie die Freuden Ihrer Luxuszelle hinter sich. Folgen Sie mir. Wohin, Professor? Zu einer Droschke, welche uns vor dem Tor des Polizeipräsidiums erwartet. Darf ich denn raus? Aber selbstverständlich dürfen Sie. Lieutenant McCoy ist informiert. Wir werden einen kleinen Ausflug unternehmen. Die Market Street entlang, vorbei am Bankenviertel, durch Chinatown, bis in die Nähe des Hafens. Na, nun kommen Sie schon. Es war alles wie am Abend vorher. Finsternis, eine ratternde Droschke, ein verwirrter Hutchinson Hedge, derselbe Weg und am Ende dieselbe kleine, dunkle, einsame Straße. Professor, das ist sie. Das ist die Turk Street. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Und was lesen Sie dort an der Wand im Schein der elektrischen Handlampe? Larkin Street. Larkin Street. Gestern Abend stand da Turk Street. Das bezweifle ich nicht, mein lieber Hedge. Schließlich ist es nicht eben schwierig, ein Straßenschild zeitweilig gegen ein anderes auszutauschen. Oder ein Schild mit der Aufschrift Bahn nebst dazugehöriger Laterne auf- bzw. abzuhängen. Richtig. Die Bar an der Ecke ist verschwunden. Weil sie nicht mehr vonnöten ist. Steigen Sie aus, mein lieber Hedge. Das Haus mit der fensterlosen Front, der Feuertreppe und der hochgelegenen Tür stand noch da. Und die Tür war nicht verschlossen, wie gestern Abend. Und wie gestern Abend war mir ungeheuer mulmig. Darum hielt ich mich hinter dem Professor, der zielstrebig über den Korridor marschierte und durch die Tür am hinteren Ende. Da wären wir denn, mein lieber Hedge. Erkennen Sie sie wieder? Ihre Kapelle? Alles genau wie gestern. Nichts hat sich geändert. Oh doch, mein lieber Hedge, der Sarg ist jetzt leer. Stimmt. Und wo ist die Leiche? Die Leiche, mein lieber Hedge, befindet sich in ihrer unmittelbaren Nähe. Oh. Und ist für eine Leiche ausgesprochen lebendig, wovon Sie sich sogleich selbst überzeugen können. Vorhang auf! Licht! Professor, das ist ein Theater. Sie haben es bemerkt, mein lieber Hedge? Ich gratuliere. Nehmen Sie im Zuschauerraum Platz. Auf den vordersten Plätzen saßen Dr. Schrink, Cousine Gloria, ihr verschnupfter Edwin, Lieutenant McCoy und ein paar Polizisten in Uniform. Verehrte Mrs. Barrymore, meine Herren, lassen Sie mich meine abschließenden Ausführungen über die außergewöhnlichen Vorgänge, welche wir in ihrer Gesamtheit kurz als Fall Hedge bezeichnen wollen, damit beginnen, dass ich Ihnen einige Fakten aus dem amerikanischen Familienleben darlege. Ein Greis stirbt und hinterlässt seinen Besitz, welcher sich beiläufig auf mehrere Millionen Dollar beläuft, ungeteilt seinem Sohn. Die einzige noch lebende weitere Verwandte, eine Nichte, geht leer aus. Nun trifft es sich, dass der Sohn und Erbe den Ort besucht, in welchem sich diese Nichte seit geraumer Zeit aufhält. Diese, von Neid und Habgier getrieben, beschließt, die Gelegenheit zu nutzen und ihren Cousin um sein Vermögen zu bringen. Gloria? Mein lieber Hedge, Sie haben recht. Lassen wir das Versteckspiel. Ihre Cousine Mrs. Gloria Barrymore und Mr. Edwin Barrymore, ihr Ehemann, sind die Drahtzieher der Affäre. Nur Sie können ein Interesse daran gehabt haben, Sie, mein lieber Hedge, als Geisteskranken hinzustellen oder gar in den Wahnsinn zu treiben. Denn in diesem Falle wären Sie und nur Sie Verwalter, Nutznießer und damit de facto Eigentümer der Hedge-Millionen geworden. Also wie können Sie sowas sagen, Professor Van Dusen? Schämen sollten Sie sich, als ob ich ihm was antun würde, meinem lieben Cousin Hutchinson, wo ich ihn doch so lange nicht gesehen... Halten Sie den Mund, Madame. Danke, Lieutenant. Wenn Sie gestatten, meine Herrschaften, fahre ich fort. Die Mittel, Ihr Vorhaben zu realisieren, fanden die beiden in der von Mr. Barrymore ausgeübten Tätigkeit. Mr. Barrymore besitzt ein Theater, dieses Theater, das Thalia-Theater. Es liegt, zu Ihrer Information, mein lieber Hedge, im nicht eben fashionablen Stadtteil North Beach, zwischen Telegraph Hill und Fisherman's Wharf. Ein wenig einträglicher Besitz, da Mr. Barrymore nicht über das nötige Kapital verfügt, ihn zu nutzen. Das Thalia-Theater liegt zurzeit brach. Vor einem halben Jahr wurde hier zum letzten Mal gespielt, ein Schauerstück betitelt »Das Phantom der Kathedrale«. Und aus dem Stück stammt die Kapelle auf der Bühne, oder? Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Dieses Bühnenbild spielte eine gewichtige Rolle in dem Plan, besser gesagt in dem Schauspiel, das die Barrymores in Szene gesetzt haben. Mit einem Aufwand an Ideen und Requisiten, der einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Der erste Schritt bestand darin, dass Mr. Hedge von seinen Verwandten eingeladen wurde, zum 15. Februar. Dies Datum wurde gewählt, um die Dunkelheit der Neumondnacht als hilfreiches Element zu integrieren. Es folgte die kurzfristige Absage. So wurde sichergestellt, dass Hedge sich an diesem zur Ausführung des Planes ausersehenen Abend im Hotel befand. Das falsche Telegramm überbrachte in der Aufmachung eines Hotelpagen Edwin Barrymore, welcher darauf eilends das Hotel verließ und in der von ihm gemieteten Droschke Hut und Pelerine anlegte, um als Droschkenkutscher seinen ahnungslosen Fahrgast hierher ins Thalia-Theater zu transportieren. Er setzte ihn am Bühneneingang ab, fuhr um die Ecke zum Haupteingang, kleidete sich um, machte in aller Eile Maske als Hutchinson Hedge. Nach einer Fotografie, wie ich annehme. Ich habe Gloria ein Foto von mir geschickt, als wir in San Francisco ankamen. Damit ich dich wiedererkenne nach all den Jahren. Die Rechnung ging auf. Mein Freund Hedge, in empfängliche Stimmung versetzt durch Orgelmusik von einer phonografischen Platte, durch Mrs. Barrymores überzeugende Darstellung eines unheimlichen Klageweibes, durch die gesamte sorgfältig inszenierte Schaueratmosphäre, nahm Bühnendekoration und aufgebahrten Doppelgänger für bare Münze. Er floh und suchte mit dem unfehlbaren Instinkt des eingefleischten Alkoholkonsumenten die nächstgelegene Bar auf, ohne zu ahnen, dass es sich bei diesem angeblichen Lokal um einen zum Theater gehörigen Probenraum handelte. Mr. Barrymore hatte sich derweil durch Kittel, Bart und Brille unkenntlich gemacht, eilte über den Hof und war noch ein wenig außer Atem als Barkeeper zur Stelle. Hedge erhält den verlangten Whisky, welcher mit einem Betäubungsmittel versetzt ist, und scheidet vorläufig aus. Während der rührige Mr. Barrymore ein zweites kurzes Gastspiel im Palace Hotel gibt, dieses Mal in der Rolle des tobsüchtigen Hutchinson Hedge. Bei dieser Gelegenheit nimmt er übrigens ein Messer an sich, um es später als Beweis für einen angeblichen nächtlichen Besuch seines Verwandten zu präsentieren. Schließlich schafften die Barrymores den bewusstlosen Hedge samt Kranz und Schleife in ihrer Droschke zum städtischen Friedhof auf dem Lone Mountain. Damit war ihr Werk vollbracht. Ein Werk, das ohne Zweifel zum erwünschten Erfolg geführt hätte. Wenn Sie nicht gewesen wären, Professor, hoch sollen Sie leben. Und diesmal ganz besonders. Wie haben Sie das bloß alles rausgekriegt? Aber mein lieber Hedge, auch wenn der Fall für Sie persönlich von einiger Bedeutung sein mag, in kriminologischer Hinsicht stellt er kaum mehr dar als eine Bagatelle. Ein begründeter Anfangsverdacht, die in Ihrem Bericht enthaltenen deutlichen Hinweise, Erkundigungen im Grundbuchamt und bei einer kompetenten Theateragentur, ein wenig Logik, Analyse, Synthese und voilà, der Fall Hedge war gelöst. Bravo, Professor. Gute Arbeit. Aber eines ist mir noch nicht klar. Was mache ich denn jetzt mit den Barrymores? Na, einsperren natürlich. Ja, so natürlich ist das nicht, Mr. Hedge. Was haben die beiden denn eigentlich ausgefressen? Versuchter Betrug? Weiß nicht. Was meinen Sie, Professor? Werter Lieutenant, ich bin Kriminologe, Amateurkriminologe. Meine Aufgabe ist die Aufklärung. Juristische Wertung und Bestrafung fallen nicht in mein Ressort. Vielleicht Irreführung der Behörden oder grober Unfug? Unfug ist das, was Sie da zusammenreden, Lieutenant. Meine liebe Cousine Gloria und ihr Edwin haben versucht, einen harmlosen Mitmenschen, Staatsbürger und noch dazu Verwandten, zu Tode zu erschrecken, ihm sein Geld abzuknöpfen und ihn lebendig zu begraben in der Folterkammer des Dr. Schrink. Ich muss doch sehr bitten, Mr. Hatch. Wenn das keine Kapitalverbrechen sind... Aber Hutchinson, das kannst du doch nicht im Ernst behaupten, wo wir uns doch nur einen kleinen Scherz mit dir gemacht haben, Edwin und ich. Edwin, sag doch auch mal was. Ein Scherz. Jawohl, nur ein Scherz. April, April. Im Februar. Mit Zwangsjacke und Elektroschock. Aber wir hätten doch nie zugelassen, dass dieser grässliche Dr. Shrink dich in seine Klauen kriegt, Hutchinson. Unerhört. Wir wollten dich bloß ein kleines bisschen erschrecken. Ohne böse Absicht, nicht wahr? Edwin! Jawohl, nur erschrecken. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Sagen Sie, Kollege Schrenke. Professor. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass sowohl die Aktivitäten als auch die Verlautbarungen des Ehepaares Barrymore den Verdacht auf eine gravierende neurotische, wenn nicht gar psychotische Veranlagung nahelegen? Aber ja, Herr Kollege, ganz ohne Frage. Eine psychiatrische Untersuchung erscheint überfällig. Eine extensive Untersuchung, Herr Kollege, in entsprechender Umgebung. Warum? Warum nicht in meinem Institut auf Yerba Buena? Wenn Lieutenant McCoy nichts dagegen hat. Aber woher denn, Doc? Von mir aus können Sie sie mitnehmen. Und behalten, solange Sie wollen. Oh, ich sehe, was Sie vorhaben. Weil Sie uns juristisch nichts anhängen können, wollen Sie uns ins Irrenhaus bringen. Das ist unerhört. Wir erheben schärfsten Protest. Edwin, sag jawohl, was. Jawohl, allerschärfsten Protest. Außerdem haben wir kein Geld. Das habe ich mir gedacht. Und wie ich Dr. Shrink einschätze, arbeitet er nicht umsonst. In der Tat. Herr Kollege, meine Herren, dies scheint mir ein schwerwiegendes Hindernis darzustellen. Doch vielleicht entschließt sich ja Mr. Hatch, ein gutes Werk zu tun und die Kosten für die Behandlung seiner Verwandten zu übernehmen. Hutchinson, da wirst du nicht... Keine schlechte Idee, Doktor. Ich werd's mir überlegen. Professor van Dusen und der Fall Hatch. Michael Koser schrieb diesen Fall der Denkmaschine. Friedrich W. Bauschulte sprach den Amateurkriminologen, sein treuer Chronist und Begleiter war, wie immer, Klaus Herm. In weiteren Rollen hörten Sie Friedhelm Tock, Regina Lemnitz, Peter Matitsch, Joachim Bliese und Hermann Ebeling. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Stell dir vor, es ist Sommer. Du sitzt im Garten und schaust Fußball. Als plötzlich tausende Menschen zu dir in den Garten fliehen. Sie kommen aus einem Land, das fast ein halbes Jahrhundert lang hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt war. Albanien. Im Jahr 1990 das letzte kommunistische Regime Europas. Nach einem Massenansturm auf die bundesdeutsche Botschaft in Tirana hat sich die Zahl der Zufluchtsuchenden vervielfacht. Jetzt bist du mittendrin, in einem Politthriller am Ende des Kalten Krieges. Und irgendwann lief eine Truppe rein und dann wurde geschossen. Ich wollte die Regierung stürzen. Du fühlst dich ein bisschen wie verraten. Ist das ein Spiel? Ist das ein Schachzug? Das ist Die Botschaft. Eine Podcast-Serie in 5 Teilen über den Fall des letzten kommunistischen Regimes in Europa. Und eines Mauerfalls, den kaum einer kennt. Ihr findet uns ab dem 4. November 2024 in der Deutschlandfunk-App, bei orf.sound.at und überall, wo es Podcasts gibt.